Herzlich willkommen beim Nachgedacht Podcast. Die besten Hörspiele der Welt. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Folge 3.1, 3.5, 3,5, wie auch immer man es nennen möchte. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr mir weiterhin die Treue haltet hier beim Podcast, dass es schon erste Abonnementen gibt. Abo, wie auch immer. Leute, die das Ganze hier abonniert haben. Leute, die sich das auf iTunes anhören. Genau, das ist eigentlich so die größte Neuerung eigentlich. Ich habe es geschafft, den Nachgedacht-Podcast in den letzten Tagen, in denen ich Urlaub habe, so ein bisschen auf Soundcloud und auf iTunes hochzubringen. Das war eine ganz schöne Frickelei für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, der keine Ahnung hat, was er da eigentlich macht, so mit diesen Feeds und Feedburner und solche Geschichten. Da habe ich wirklich bis nachts um 1, 1:30 dran gesessen, um irgendwie dorthin zu frickeln. Eigentlich, wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. Soundcloud ist jetzt nicht so das Problem, da habe ich einen eigenen Account, da habe ich auch einen neuen Account erstellt für den Podcast, sodass man das Ganze auch streamen kann ohne weiteres, aber iTunes war mir irgendwie auch schon wichtig, das ist schon Prestige irgendwo und jetzt ist das Ganze mit Logo bei iTunes auch zu finden und wenn ihr mal die Podcast-App aufmacht und Nachgedacht Podcast sucht oder ganz einfach unter iTunes Nachgedacht Podcast zwei Worten eingebt, dann werdet ihr den Podcast auch finden. Das ist schon mal so ein kleines, kleiner Sprung nach vorne für den Podcast. Ein weiterer Sprung nach vorne wird das Thema des heutigen Podcastes sein, denn ich habe so ein bisschen so die inhaltliche Thematik des Podcastes überdacht. Es wird ein paar Veränderungen geben in der Richtung inhaltliche Schwerpunkte. Ich habe mir überlegt, dass das Vorstellen ganzer Hörspielserien in einer Podcast-Folge doch eine kleine Nummer zu groß ist für mich. Es ist schon so, dass ich auch mir einerseits ziemlich wichtig ist, gute Hörspiele, gute Hörspielfolgen oder vor allem gute Hörspielserien vorzustellen, um eben auch ein Stück weit Entertainment-Qualität irgendwie darzustellen, besser gesagt, was sich in heutiger Zeit auch mal richtig lohnt, abseits von Blu-ray, DVD und Kino. Oder PlayStation 4 oder Xbox One, was halt gerade da ist, aber wenn wir abends irgendwie in die Haie gehen und nicht pennen können oder wenn wir mal wieder ein bisschen abschalten wollen und nur Zeit für uns selber wollen, dann sind Hörspiele, wie ich finde, also ist ein persönliches Geschmacksding, aber wie ich finde, einfach ein ganz tolles Mittel, um einfach ein bisschen den Kopf auszumachen, um in andere Welten abzutauchen. Da habe ich mir halt überlegt, dass so das Vorstellen, wie gesagt, von ganzen Serien in einer Podcast-Folge doch ein bisschen heavy ist, ne? So, man kriegt irgendwie das nicht so richtig transportiert, was man eigentlich wirklich damit ausdrücken möchte. Und deswegen wird es beim Nachgedacht-Podcast in Zukunft vor allem um einzelne Hörspielfolgen gehen. Das bedeutet, dass einerseits natürlich Hörspiele an sich vorgestellt werden, neue Hörspielserien oder auch Einzelhörspiele, aber eben auch vor allem aktuelle Folgen von Hörspielen. Mein Anreiz ist da so ein bisschen bei, gerade auch die jetzt kommenden Neuerscheinungen auf dem Hörspielmarkt so ein bisschen zu beleuchten. Und mir einerseits natürlich auch immer wieder durch Neuanschaffung beziehungsweise durch die Serien, wo ich halt wirklich Fan von bin oder wo ich wirklich hinterher bin, die entsprechend auch zeitnah als Podcast zu veröffentlichen oder als Vorstellung zu veröffentlichen. Das ist das eine. Das zweite ist gleichzeitig darüber natürlich auch trotzdem nochmal so ein bisschen Geschmack zu wecken, vielleicht auch die ein oder andere, das ein oder andere Interesse zu wecken an den Hörspielserien. Völlig unentgeltlich natürlich, aber ich denke, dass wir in Deutschland einiges Potenzial haben, was den Hörspielmarkt anbelangt, nach wie vor. Auch im Jahre 2013, fast 2014, sind Erwachsenen-Hörspiele nach wie vor gefragt und nach wie vor auch, Gott sei Dank, qualitativ sehr, sehr, sehr hochwertig produziert. Gerade in den nächsten Wochen wird es so erstmal zwei wirklich interessante Veröffentlichungen geben auf dem Hörspielmarkt, die Serien betreffen, die ich hier noch nicht vorgestellt habe im Podcast. Bisher habe ich ja drei Folgen produziert. Das bedeutet, ich habe in diesen drei Folgen auch in sich abgeschlossene bzw. offene und nicht mehr weitergeführte Serien dargestellt, vorgestellt. Und habe eigentlich so die Serien noch gar nicht beleuchtet, an denen ich momentan eigentlich am meisten folge. Und das sind in erster Linie natürlich Gabriel Burns und als zweites auch Dorian Hunter. Und das Tolle an der ganzen Situation ist eigentlich, dass ich in den nächsten Wochen Gelegenheit kriege, durch aktuelle Veröffentlichung von neuen Folgen eben auch diese beiden Serien anhand einer aktuellen Folge zu beleuchten und irgendwie darzustellen. Und es wird so sein, dass am 29.11. zunächst die 23. Folge von Dorian Hunter erscheint, mit dem Titel Tod eines Freundes. Und es wird die vorletzte Folge sein, die Marco Göllner, wir erinnern uns an Goldagen Garden, dort hat er ja auch ziemlich schaffend mitgewirkt. Und Dorian Hunter 23 wird also, wie gesagt, die vorletzte Folge sein, wo Marco Göllner ja, federführend mitarbeitet als Regisseur und weiß der Kuckuck noch alles, was er da auf die Beine stellt. Die ganzen bisherigen 22 oder sogar noch mehr Folgen, es gab ja auch Doppelfolgen, ich glaube Folge 10 war 10.1 und 10.2 und Folge 22 hatte auch jeweils zwei CDs, glaube ich, 22.1 und 22.2, also da gibt es natürlich schon einige Folgen, die da schon in der Röhre sind und die da auch abgefeuert wurden bisher. Und Dorian Hunter ist, das kann ich so viel schon mal vorweg verraten, ist irgendwo die absolut super Mischung irgendwo zwischen Kane, wer sich dumpf erinnert, an Anfang der Woche, und Edgar Allan Poe, also irgendwo gruselig wie Edgar Allan Poe, auf der anderen Seite aber auch genauso punkig und Rock'n'Roll-mäßig wie Kane. Also Dorian Hunter ist nochmal so eine ganz eigene Schiene. Es gab auch, das kann ich ja vielleicht schon mal sagen, es gab ein relativ cooles Crossover mit der Hörspielserie John Sinclair in Folge 21, Herbstwind. Dorian Hunter und John Sinclair dort in einer Folge, wirklich göttlich, wirkt auch nicht Gott sei Dank so aufgesetzt wie manches andere Crossover, was ich schon gehört habe. Ja, und ich bin gespannt auf Folge 23, Folge 22.1 und Folge 22.2 haben uns ja in die spanische Vergangenheit geführt, in die Vergangenheit von Dorian Hunter, in die Personen, die er, Achtung Spoiler, die er früher schon mal war. Spoiler Ende. Und da ist es so, dass ich mich, wie gesagt, ziemlich freue auf die Folge, auch gespannt bin, in welche Richtung das geht. Folge 22.2 hat ja einige Cliffhanger offen gehalten, wie es mit Dorian Hunter weitergeht, wie es mit seinen Freunden, wie es beziehungsweise mit seinen Kollegen, mit Coco Zames weitergeht, wie es mit Norbert Hellwein abgeht, mit ihm, Esmeralda und diese ganze Esmeralda-Doppelfolge, die 22.1 und 22.2, die waren wirklich klasse. Auf der anderen Seite erscheint am, ich glaube, 6.12. Am 6.12. die doch mittlerweile 39. Folge von Gabriel Burns. Und die Folge wird den Titel tragen, Der Ruf des Leviathans. Ja, Folge 39, einer Serie, die relativ regelmäßig bis ins Jahr 2010 erschienen ist. Und dann gab es Querelen. Nein, Quatsch! Quatsch! 2011. Bis 2011 ist das Ganze erschienen. Genau, 2011. Im Sommer 2011, im Juli 2011 ist damals die Folge 35 erschienen. So war es genau. Gabriel Burns, eine der erfolgreichsten deutschen Hörspielserien überhaupt. Mit einem riesen Tamtam 2003, 2004 veröffentlicht worden. Mit Universal Family Entertainment, also mit Universal Records im Rücken. Damals mit Auftritten bei Viva Interaktiv, Volker Sassenberg mit langen Haaren auf der Couch im Fernsehen. Also ich selber habe es nicht verfolgt damals, aber wenn man es mal nachsieht, also da gab es schon ein gewisses Medienecho und auch, ich kann mich noch erinnern, in Zeitschriften, in diesen Arschabwischblättern von McDonald's, die man dann mal zum Lesen dazu kriegt, da war dann Gabriel Burns auch beworben. Und so bin ich eigentlich damals auch an Gabriel Burns gekommen. Bei McDoof habe ich gesessen, habe mir einen Burger reingepfiffen und habe die Werbung gelesen und habe es mal angetestet und war dann so angefixt von der Serie, dass ich mir irgendwie innerhalb von 2-3 Wochen irgendwie alle bis dato, ich glaube, 20 erschienenen Folgen mir reingepfiffen habe und zugelegt habe. Ich weiß nicht wie, aber ich musste es machen. Und dann ging es so ein bisschen, wahrscheinlich wohl aus finanziellen Gründen, so ein bisschen bergab, nicht qualitativ, aber bis Folge 26 erschienen bei Gabriel Burns halt noch zwei Folgen auf einmal, alle 4 Monate. Und aus produktionstechnischen Gründen hat man seinerzeit das Ganze dann den Veröffentlichungsrhythmus auf quartalsweise hochgeschraubt. Also man wollte alle 3 Monate eine Folge veröffentlichen, aber eben nur noch eine Folge anstatt 2 auf einmal. Das ging genau 2 Folgen oder 3 Folgen gut. Dann gab es die erste Verzögerung, dann gab es die zweite Verzögerung mit Folge 30. Dann ging es 2, 3, 4 Folgen lang relativ rund. Und dann war eigentlich im Sommer 2011 erstmal Schluss. So, und dann passierte lange Zeit gar nichts. Dann wurde die ganze Zeit von der Universal-Tochter folgenreich, bei der Gabriel Burns damals noch unter Vertrag stand. Hat folgenreich immer erzählt, dass die ganze Zeit die nächste Folge in Produktion sei, was ja im Prinzip auch stimmte, aber es ging nichts voran. So. Und irgendwann gab es dann ein Statement, dass man sich in Auseinandersetzungen befunden hat und dass es jetzt erstmal irgendwo nicht weitergeht. Bis ins Jahr 2013. Es haben Gerichtstermine stattgefunden. Es gab eine Gerichtsverhandlung zwischen Universal und der Produktionsfirma Decision Products und mit dem Ergebnis, dass Decision Products mit Gabriel Burns, mit der Marke Gabriel Burns, erstmal nicht mehr dort weiter unter Vertrag steht. Man ist, man betreibt das Ganze jetzt im Eigenvertrieb, beziehungsweise lässt sich da noch ein bisschen von Sony Music unterstützen. Und das war eigentlich der Grundstein dafür, dass es jetzt im Sommer 2013 mit Folge 36 am Ende aller Tage dann wieder weitergehen konnte. Und man darf nicht vergessen, dass jetzt, wenn Folge 39, der Ruf des Leviathans, erscheint im Dezember, dass dann innerhalb von einem Dreivierteljahr 4 Folgen Gabriel Burns erschienen sind. Das gab es ja mit locker 3, wenn nicht 4, 5 Jahre nicht. Das ist schon wirklich, also das darf man, der geneigte Fan, der wirklich da an den Lippen, dem Erzähler und den Sprechern an den Lippen hing, so, der hat ja jahrelang hungern und dürsten müssen nach diesem wirklich außerordentlich hochqualitativen Hörspiel, und er wusste gar nicht, wie ihm geschah, als dann Folge 36 wieder weiterging und dass wir Ende des Jahres dann plötzlich noch 3 weitere Folgen auf dem Gabentisch liegen haben, das ist schon beachtlich, das ist schon wirklich eine tolle Sache. Ja, der Ruf des Leviathans erscheint wie gesagt, am 6.12. Und auch dazu wird es dann hoffentlich, sehr wahrscheinlich, aber sehr, sehr wahrscheinlich eine Podcast-Folge geben, wo es dann nochmal drum geht, genauer. Beide Hörspielfolgen sind, glaube ich, vorab als Hörprobe schon mal zu hören. Dorian Hunter unter folgenreich.de und Gabriel Burns, ja, soweit ich das weiß, eigentlich unter www.experiment-stille.de, dort allerdings nur für registrierte Mitglieder. Wer Glück hat, kann vielleicht schon mal ein bisschen unter iTunes vorab hören. Ich habe es bisher noch nicht versucht, ich glaube nicht, und sonst bei Amazon vielleicht mal reinhören. Auf jeden Fall das, was ich schon mal hören konnte von der 39 von Gabriel Burns, lässt auf vieles Gute hoffen. Was vielleicht noch zu der 39 zu sagen ist, zu Gabriel Burns. Es ist so, zu Gabriel Burns sind drei Begleitbücher erschienen, drei Romane, die ich auch alle zu Hause habe. Die Grauen Engel, das war das erste Buch, das zweite Buch war Verehrung und das dritte Buch hieß Kinder. Ich fand eigentlich alle drei Bücher total gut. Das hing auch damit zusammen, dass die Bücher vom selben Autoren geschrieben sind, welcher auch die Drehbücher bzw. Dialogbücher zu Gabriel Burns verfasst, also zur Hörspielserie. Die Grauen Engel, Buch Nummer 1, ist als Hörbuch vertont worden, nicht als Hörspiel, sondern als Hörbuch, leider, und stellt sozusagen Folge 0 dar, ist die Vorgeschichte zu Gabriel Burns. Während hingegen das zweite Buch Verehrung jetzt ebenfalls als Hörbuch vertont wurde und Folge 41 darstellen wird. Es ist nämlich so, dass der Ruf des Leviathans, Folge 39, ganz normal in die Handlung sich reinfügt. Folge 40 wird dann der Soundtrack sein, ein neuer Soundtrack. Es gab ja bereits mehrere Veröffentlichungen von Gabriel Burns, wo sozusagen eine Zusatz-CD rangefügt war, ein Soundtrack sozusagen als kleines Geschenk dazu kam. Total tolle Sache an sich selber, wirklich richtig, richtig gute Musik dabei. Folge 41 wird dann Verehrung sein, wird quasi das Hörbuch sein und dann wird es quasi mit den normalen Hörspielen ab Folge 42 weitergehen. Wie sich das Ganze einfügt, ja, so vom Inhaltlichen her, da komme ich dann noch bei, wenn es um Folge 39 geht, nochmal genauer drauf. Folge 39 und Folge 41 sind halt inhaltlich relativ stark verknüpft. Das kann ich schon mal verraten. Was ich noch nicht weiß, ob ich mich jetzt den Hörbüchern widme. Ich bin eigentlich kein Hörbuchhörer. Das ist mir ein Stück weit zu langweilig, muss ich ehrlich sagen. Wobei das erste Hörbuch von Gabriel Burns, Die Grauen Engel, schon auch ein bisschen mit Soundeffekten bearbeitet war. Und manchmal ganz dezent auch eine Musik dabei war. Aber ansonsten war es eigentlich nur ein reines Vorgelese des Buches. Und das ist mir schlicht zu langweilig. Das kann ich noch nichts mit anfangen. Also da brauche ich schon ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Handlung so bei. Und deswegen mal gucken, wie wir dazu einfügen. Ja, das sind die beiden Hörspiele. Wie gesagt, Dorian Hunter 23 und Gabriel Burns 39, um die es in nächster Zeit gehen wird. Und ganz klar, sollte sich noch irgendwie ein Hörspiel auftun, irgendeine Serie oder irgendwie was anderes, dann wird darüber natürlich auch nochmal berichtet. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle wieder mal mich herzlich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Abonnieren des Podcasts und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.